Und jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe des blog.juba.de Podcasts. Mein Name ist René. Und mein Name ist Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Eigentlich hätte ich anders begrüßen müssen. Du hast eben gesagt, es ist mein Blogcast. Habe ich das gesagt? Ja, nur weil du dir keinen Inhalt hast einfallen lassen wollen. Du hast dir keinen Inhalt einfallen lassen. Ja, wir schwimmen heute ein bisschen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Stimmt. Weil, ihr hört es vielleicht, es tröpfelt und nieselt und regnet. Ja, und das ist doch schon eine super Überleitung zu unserem Pausensong. Ja, aber zu dem erst später. Achso, ich dachte, wir hören schon bei der Hälfte. Ah, das wäre es ja, wa? Inhaltsmäßig? Sind wir ja schon bei der Hälfte. Ja. Also sind wir ja schon fertig. Genau. Nein. Heute geht's mal, haben wir spontan entschieden, um Aktivitäten, die man in Berlin machen kann. Ja, sag doch erstmal, wo wir hier gerade sind. Das ist doch viel interessanter. Ach so, echt? Wir sind hier bei René auf dem Balkon. Finde ich jetzt so nicht. Doch, guck mal, ich finde eine super Sicht. Ich finde, die Dächer da drüben sehen aus, als wären wir in Japan. Die sind so. Ich finde es total klasse hier aus. Ja, also René hat schon einen schönen Balkon, schön groß. Und ja, man kann hier wirklich schon ein bisschen gucken. Man kann zwar nicht weit gucken, aber die Häuser sind. Aber man kann auf der gegenüberliegenden Wand mit dem Beamer was anwerfen. Echt? Hast du schon mal probiert? Nee. Ach, so nah ist das gar nicht. Und glaub, also der Fußball guckt sind die Wandflächen nicht groß genug. Hm. Das war aber eine Idee, ist es. Ich überlege immer noch, wo man. Hier könnte man eventuell was draufwerfen. Ja, hier nützt ja nichts, weil die Hörer wissen ja nicht, wo hier ist. Achso, ich habe gerade an eine Wand im Balkon gezeigt, aber das ist ein Glas, also so eine Glaswand. Das muss man weiße Tor machen. Ja. Laken vorhängen. Ja, und wir haben ja, also eigentlich haben wir uns hierher gesetzt, weil wir gegrillt haben. Richtig. Trotz des scheiß Wetters. Ne? Gestern war ja noch unheimlich. Also so schlimm finde ich es nicht. Also finde ich jetzt besser als diese 35 Grad. Also ich finde 35 Grad jetzt auch nicht so schlecht, statt hier. Doch, finde ich schlecht. Ich will keine 35 Grad haben. Da kann man ja nichts machen. Na doch, es gibt einiges, was man bei 35 Grad machen kann. Was denn? Zu Hause vom Ventilator sitzen, ja, zum Beispiel. Sport. Ja. Ausdauer. Du machst Witze. Nee, also ich muss ja ehrlich sagen, 35 Grad halten mich nicht vom Sport ab. Echt? Hm? Ja. Wenn ich Ventilator bei habe. Wenn du einen Ventilator bei hast, ja. Wenn es schon von den Achseln runtertropft. Aber es war jetzt ein einziger Tag, wo es 35 Grad mal waren. Aber jetzt so ein Wetter finde ich auch mal nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen regnet. Also ich glaube, die Zuhörer sind alle auf meiner Seite. Die wollen alle gern 35 Grad haben, statt hier bei 10 Grad im Schatten und im Regen zu sitzen. Hm. Naja, so kalt ist ja nur auch wieder nicht. Aber lass uns mal hier zum Thema kommen jetzt. Ja, wir haben noch gar keins. Doch, du hattest nämlich ein bisschen geblockt. Ich habe. Du kannst den Leuten jetzt mal erzählen, was ich geblockt habe. Ja. Ah ja, ganz einfach. blog.juba.de. Aufrufen, da steht alles drin. Genau. Nee, was willst du denn genau wissen? Worüber, du Stefan, erzähl mal. Worüber soll ich denn. Na, erzähl doch mal, du warst mit Leo unterwegs zum Richtig, Beispiel. Richtig, ich war im Deutschen Technikmuseum. Im Deutschen Leo. Technikmuseum in Berlin. Richtig, in Berlin, am U-Bahnhof Gleis 3. Aha. Wobei ich festgestellt habe, dass das Museum ja weiter vom U-Bahnhof Gleis 3 weg ist, als ich eigentlich vermutet hatte ursprünglich. Mir war mal so, als hätte man es vom U-Bahnhof aus gesehen, aber ich kann mich auch total täuschen. Da bin ich überfragt. Ist schon lange her, wo ich da war. Kein Museumsgänger. Da solltest du aber auf jeden Fall mal hin. Ja? Ja, ist sehr. Ich habe die Bilder gesehen, die waren gut. War leider nur ein Bruchteil von dem. Also ich hätte, wenn ich einen ausführlichen Beitrag gemacht hätte, der es so halbwegs abgedeckt hätte, was man da alles sehen kann, wäre wahrscheinlich eher eine Serie draus geworden. Also wirklich sehr. Aber es soll ja als Appetitmacher sein, der Beitrag. Ich hoffe, es reicht als Appetitmacher. Ja, ich denke schon. Also es ist unvorstellbar viel, was man da angucken kann. Ja? Ja. Na, dann sag doch mal die Beitrags-ID. Ganz toll, die Beitrags-ID ist die. Die 1808. Du willst es sogar, ich wollte gerade nachgucken. Die 1808 ist das. Und in der 1809 hast du auch noch über einen Teil des Technikmuseums. Ja, über ein Gerät. Ja. Was mir ins Auge gestochen ist. Mutoskop. Das Mutoskop, genau. Ja. Also ich fand es sehr interessant, weil du hast im Prinzip ein Daumenkino gegen Bezahlung. Hm. 1 Cent stand da, ne? Ja, 1 Cent. Es war ja, das Gerät war von irgendwie 1900, um 1900 rum, genau. Hm. Ja, fand ich total cool. Kann ich mir nur nicht vorstellen. Kann man dann so lange gucken, wie man will. Und ich weiß auch leider nicht, wie viele Minuten der Film ist. Weil viel Rolle ist es ja nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich es total interessant, ob die in der Öffentlichkeit gestanden haben, diese Kästen. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein Gerät noch nie gesehen. Ah, oder in so kleinen Kabinen. wo du einen Kleenex dann noch kriegst am Eingang. Weißt du nicht, wo du dich immer rumtreibst? Vom Hörensagen. Ah, natürlich. Dein Kumpel erzählt. Hat mir ein Kumpel erzählt. Der Nachbar. Ja. Ich sag aber nicht, welcher Kumpel das war. Oder Stefan, darf ich es verraten? Ich weiß ja nicht. War's ja nicht. Achso, du weißt es gar nicht. Nee. Ja. Dann muss dein Zwillingsbruder gewesen sein. So wird's gewesen sein. Ja, und als du dann aus dem Technikmuseum raus warst, bist du gleich zum Hauptbahnhof gefahren. Warum? Du hast einen großen Sandkasten hier angeguckt. Nee, das war ja ein anderes Wochenende. Ja, weiß ich doch. Aber du wolltest das jetzt so fließend übergehen richtig. Lassen. Ja, genau, die Sensation ist ja in Berlin. Die läuft endlich noch, ich bin mir jetzt ehrlich. Bis August, glaube ich, ne? Ja, bei dem Wetter wird es schwierig. Wegen dem Sand, ne? Ob der diesem Regenguss stand. Ich denke, der wird so präpariert sein, dass da nichts passiert. Dazu kann ich gleich was sagen. Aber es war ja jetzt auch ziemlich windig gewesen die letzten Tage. Ist alles weg. Ja, nee, ich weiß nicht, ob das wirklich gereicht hat. Also, ich war mit Rudi gewesen. Hm? Trucker-Rudi. Mit R-Punkt. Wir wollten seinen Namen ja nicht nennen. Ja. Oder er wollte nicht, dass wir ihn nennen. Das können wir nachher wieder rausschneiden. Und wenn wir es nicht vergessen. Und auf jeden Fall, er fragt gern viel und ist sehr interessiert und hat halt eine Mitarbeiterin dort regelrecht ausgequetscht. Und sie hat uns halt erzählt, dass diese Sandfiguren präpariert werden mit so einer Leimflüssigkeit, also so Leim-Wasser-Gemisch. Das jetzt für alle, die den Beitrag nicht gelesen haben, weil sie zu faul waren oder noch nicht alle Buchstaben kennen. Oder weil sie den Blog einfach nicht kannten. Oder weil sie den Blog gar nicht kennen. Aber wenn man den Blog nicht kennt, wie kommt man denn dann auf unserem Podcast? Das frage ich mich auch. Egal, auf jeden Fall, um das Ende zu bringen, das wird halt präpariert mit so einer Leimflüssigkeit, wird das besprüht und das habe ich auch gesehen. Also da läuft wirklich einer rum und besprüht das und das macht das ein bisschen widerstandsfähig gegen Das wird dann regelmäßig wiederholen wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Und die Mitarbeiterin sagte auch, dass gelegentlich Nachbesserungen gemacht werden müssen. Ne? Das ist auch so, dass die Künstler, die das dort gebaut haben, gar nicht mehr alle vor Ort sind. Das heißt, das machen dann wirklich die Mitarbeiter, die dort da die Hilfskräfte. Hilfskräfte, ja. Es war sogar so, dass mit der wir gesprochen haben, das war eine Künstlerin und eine recht junge. Ich schätze mal so Anfang Namen. 20. Den Namen weiß ich nicht. Okay. Telefonnummer, da hat sie den Namen zugeschrieben. ich denke mal Anfang 20. Ja, Mitte 20, Anfang 20, so in dem Dreh. Und die hat gesagt, sie übernehmen dann natürlich auch die Figuren der Leute, die gar nicht mehr jetzt in Deutschland sind, weil es war eine internationaler Wettbewerb gewesen. Ja, also mit viel Glück stehen noch ein paar Figuren oder sind nachgebessert worden und ihr könnt immer noch in die Sensation gehen. Ja, natürlich. Was kostet der Eintritt? Der Eintritt, ich hab's nicht im Kopf, irgendwie für ein Kind 2,50 oder 3 Euro und für einen Erwachsenen 6 Euro. Mhm. Ja, genau. Für einen Erwachsenen 6 Euro und für ein Kind 3 Euro und eine Familienkarte. Also zwei Erwachsene und zwei Kinder, 15 Euro, das heißt, du sparst ein Kind. Ja, immerhin. Ja, aber es ist, Maite hatte kommentiert gehabt, ne, dass es ziemlich teuer geworden ist im Vergleich zu... Ja, ich glaube ja, das war glaube auch. Beitrag 18.01. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für 6 Euro da einfach nur Sandfiguren anzugucken, die man vom Prinzip... Wie lange geht man da durch? Ja, das haben sie schon gut gemacht, dadurch, dass du dich auch in die Sonne setzen kannst. Du kriegst am Eingang Sonnencreme. Mhm. Echt, ja? Ja, so eine kleine Tube Sonnencreme. Oh, süß. Ja? Ist eine nette Idee. Und hast du überall diese Sonnenstühle stehen, also diese Holzrahmen mit dem durchhängenden Stoffen. Ne? So eine, und so andere. Ja, so andere Sitzgelegenheiten, so Strandstühle hier, die man, diese Klappstand-Strandstühle. Nicht Strandkörbe, sondern. Ja, ich weiß, was du meinst. Und da kann man sich dann halt an das was ist das für ein Ufer? Wie heißt das Ufer dort? Steht im Beitrag. Hat einen Namen, das Ufer dort am Hauptbahnhof. Ja, kann man sich halt hinsetzen und kann eben dort das Wasser schauen und ein bisschen in der Sonne relaxen. Gibt es da auch Stände oder einen Stand, ne, zwei. Ja, auf jeden Fall kann man auch was zu essen und trinken dort kaufen. Wenn man Lust hat, kann man ein bisschen buddeln. Also man kann da schon die Zeit irgendwie tottreten. Also lohnt sich auf jeden Fall dahin zu. Ja, ich sag mal so, wer sagt, ich möchte mal für 6 Euro nicht 13 Star tun oder wie viele das sind, steht also im Beitrag. Der sich das nicht antun möchte für 6 Euro, könnte ich auch verstehen. Aber wenn man nicht weiß, was man mit 6 Euro machen soll, dann kann man durchaus mal hingehen. Kann man mal da hingehen, genau. Ja. Ist ja jedes Jahr wahrscheinlich da, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Letztes Jahr war auch an dieser Stelle, ne? Ja, und auch zur Fußball-WM kann da, ich mich erinnern. Da war es auf der Fanmeile, waren Exponate davon, glaube ich. Ja, aber die Schau an sich war nicht auf der Fanmeile. Nee, natürlich. Nee. Ja. Fanmeile, ist das ein Thema? Warum hat keiner von der Fanmeile geblockt? War keiner da? Wahrscheinlich nicht. Nee. Du warst mit Dirk. Dirk? Ich weiß nicht, ob Dirk auf der Fanmeile war. Na, der war doch bestimmt auf der Fanmeile. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, er wollte mal hingehen, aber ob er jetzt hingegangen ist, weiß ich nicht. Wenn er da war, dann würde ich sagen, ruf mir eine Petition ins Leben, die sagt, wir wollen einen Bericht von der Fanmeile. Von der Fanmeile. Ja. Vielleicht meldet er sich. Jetzt ist zu spät, um das nachzuholen. Ja. Die Fanmeile, naja, würdest du da mit 500.000 Leuten irgendwie dir so ein Spiel angucken? Ich kann es ja jetzt schon mit der gewissen Erfahrung der Fußball-WM sagen. Da war ich ja auf der Fanmeile gewesen. Beim Spiel, oder? Genau, vor dem Spiel. Ja, vor dem Spiel. Und aber eigentlich hauptsächlich, um das Flair da mitzunehmen. Hm. Also das Spiel würde ich mir da nicht angucken. Dazu bin ich wahrscheinlich zu wenig Fußball-Fan. Ich glaube, man kriegt da auch nicht so viel mit, finde ich. Ja, darum geht es ja auch nicht, wenn man zu so einem Event geht. Wie? Es geht nicht darum, da was mitzukriegen, sondern es geht darum, das dazu erleben. Ich will doch das Spiel gucken. Weiß ich das falsch? Ja, das ist nehme ich mal beim Football, sehe ich das immer so. Also da habe ich auch die Erfahrung, an der Seitenlinie zu stehen. Und von da sieht man ja nun überhaupt nichts. Ja, aber trotzdem ist es total genial. Guten Morgen, Stefan. Stefan geht gerade ganz ausgiebig. Ja. Wenn sich langweilt, kannst du mir das auch direkt ins Gesicht sagen. Ich wollte es dir nicht direkt sagen. Nee, aber es ist so, wenn ich so ein Footballspiel sehen will, dann muss ich es, wenn ich es richtig mitkriegen will, muss ich es im Fernsehen gucken. Mhm. Weil da kann einfach mein Stadion nicht mithalten mit diesen ganzen verschiedenen Einstellungsschnitten, Informationen, die dir beigeführt werden. Aber wenn du das Event an sich erleben möchtest, dann muss man da einfach vor Ort sein. Naja, da kann man, glaube ich, sehr kontrovers diskutieren. Ich denke, das ist bei allen Geschichten so. Vielleicht auch bei so einer Aufzeichnung von Schillerstraße oder so. Mhm. Da kriegst du, wenn du an deinem Platz sitzt, auch nicht so viel mit, als würdest du halt direkt im Fernsehen sitzen. Ja, natürlich, das glaube ich auf jeden Fall. Also was ich durchaus verstehen kann, ist, wenn man sich so ein Event halt vor Ort anguckt, um das richtig die Stimmung mitzukriegen und dann halt nochmal die Details, wenn ein Spiel interessiert, im Fernsehen anschaut. Ja. Wobei ich glaube, das wäre Fußball affig, ne? Naja, macht man eher weniger. Ich verstehe auch nicht, auf der Fanmeile waren es insgesamt 4 Leinwände für die gesamte Fläche. Das kann ich mir. War die größer diesmal die Fläche als bei der WM? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Sie hat nur extra noch zusätzlich eine aufgebaut, ne? Ja, genau. Weil es anscheinend zu wenig war. Ja. Und der Flaggenexperte hat ja auch zugeschlagen während der Fußball-WM. Der Flaggenexperte der ARD. Einmal mit der Deutschlandflagge. Genau. Die dann auch einer auf der Fanmeile nachgebaut hat und riesengroß dort hisste. Und Nummer 2 war? Die amerikanische Flagge. Ja. Wie viele Sterne? 53 würde ich sagen. Oder 52? Ich glaube 50. Wir können 50? Ja mal. 50? Wir sind die Bundesstaaten. Geh mal, wir haben ja hier einen Laptop. Wikipedia. Wie heißt die Flagge der Amerikaner? Stars and Stripes. Genau, dann werden wir danach gleich probieren. Ja, und wie viele Streifen hatte diese Flagge? Ein zu viel. Ach, übrigens, Lena ruft. 6 und 7, ne? 13 müssten es insgesamt sein. 6 und 7 sind 13. Und da waren 14 zu sehen. Ach so. Genau, und zwar Flagge. Die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Sternbanner, Star Spangled Banner oder der Spitzname Stars and Stripes. Und 13 abwechselnd rot und weiße Streifen, 7 rote, 6 weiße, die für die 13 Gründungsstaaten stehen. Genau. Und die 50, es sind auch 50. Okay. 50 Sterne symbolisieren die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, genau. Ja, richtig. Ja, und dann, was eine Regel besagt, dass eine neue Flagge mit einem zusätzlichen Stern für einen neu beigetretenen Staat erst am 4. Juli der dem Beitritt des Staates folgt, offiziell ausgefertigt wird. Na, vielleicht kommt es ja mal so weit. Ja, wer kann denn noch dazukommen? Ich weiß es nicht. Ich fand, die Briten, die haben sich sehr Amerika-lastig gezeigt. Ja. Jetzt im Hinblick auf den Afghanistan-Krieg. Wäre mal was, ein Bundesstaat in Europa. Ja. So ist das. So viel also zu dem Flaggenexperten bei der ARD. Mhm. Damit haben sie ihren Bildungsauftrag ja hervorragend erfüllt. Ja, derjenige ist ja jetzt nicht mehr da. Ach nee, echt jetzt? Da gab es wohl personelle Konsequenzen. Oh. Das ist aber konsequent. So würde ich es auch sagen. Also ich meine, ich habe ja auch schon ähnliche Sachen beim Fernsehen miterlebt, dass dort mal die eine oder andere optische Panne passiert, sprich, dass mal Informationen falsch über den Äther gehen. Mhm. Aber doch, ich kann mich erinnern, eine Regel gab es, wenn ein Politiker der falschen Partei versehentlich zugeordnet wird, dann hat es auch personelle Folgen. Wurde immer gesagt. Ja. Aber hast du nie erlebt, persönlich? Nee, ich habe es nur gehört, also das Gerücht ging um. Was ich aus Gewissheit weiß, ist, dass wenn Fußballtafeln falsch sind, dann wird man nicht entlassen. Ach so. Ja, aber hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du ja bei Sendern gearbeitet hast, die ihr keine. Wie? Sat1, Pro7, ja, Kabel 1, N24? Kabel 1 ist ein Sender, den ich eigentlich nie gucke. Dann verpasst du, glaube ich, immer das Quiz-Taxi. Das gibt's ja nicht mehr. Ach, das gibt's gar nicht mehr. Siehst du? Genau deshalb. Du bist ja sehr gut informiert. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause, oder? Ja. Was sagt denn die Zeit? Machen erstmal eine Pullerpause. Ja, wir müssen mal, genau. Und René hat sich ja gut vorbereitet und einen Song rausgesucht. Ja, genau. Eben gerade vor der Sendung. Eben gerade, wir wollten es eigentlich während der Sendung live machen. Aber wir haben uns jetzt letztendlich aufgrund des Wetters für den Song When It Rains entschieden von Anna Coogan and North 19. So, mit diesem tollen Sound sind wir zurück aus der Pause. So hört sich an, wenn man ganz gezielt Löcher in den Auspuff bohrt. Genau. Habe ich als Jugendlicher auch gemacht. Ja? Ja? Ja, seitdem fährst du ja nicht mehr Auto, ne? Lässt dich immer nur fahren. Wie seitdem, seit ich Löcher im Auspuff hatte? Nein. Du fährst ja selber eigentlich nicht, obwohl du den Führerschein hast. Richtig. Wann ist bist wahrscheinlich du Mal gefahren? So eine alte Stadtkrankheit. Wieso? Ja, weil hier fährt doch alles. Und bei den Benzinpreisen heutzutage... Nein, aber du lässt dich ja auch von deiner Freundin kutschieren. Lass ich mich kutschieren? Ja, wenn ihr zusammenfahrt, so, fährt wir zusammen ja immer nur deine Freundin. Dann fährt sie, genau, richtig. So meinte ich das. Richtig, weil sie quasi das Auto okkupiert hat. Ja, richtig. Aha. Ja, ist in der Großstadt auch gar nicht so nötig, ein Auto. Finde ich. Wow, hat Vor- und Nachteile. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Richtig, der größte Nachteil ist wahrscheinlich im Moment das Benzin. So ist es. Schau, worüber wollen wir jetzt reden? Ja, wir hatten ja noch ein kleines Resümee vom Tippspiel zu ziehen. Ach so, ja genau. Wir hatten ja, waren ja eben gerade bei der EM, da passt das ganz gut. Genau, und wir müssen ja noch einer Person gratulieren für den Sieg beim Tippspiel. Leider hat Simone nicht geschafft. Nein. Nein, weil... Und auch Angela hat es nicht geschafft. Nein. Und Axel hat es auch nicht geschafft. Der Computer hat es auch nicht geschafft. Ich auch nicht. Nee. Bei dir müssen wir die Tabelle drehen. Dann bist echt, hat nicht erreicht, trotz meiner Punkte, die ich noch habe. Ach, meilenweiter Abstand. Echt? Du hast ja die Punkte da. Ja, wer war es denn nun? Wer war es denn nun? Gewonnen hat der Marco. Der Marco, genau. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Mit dir hatten wir ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Oder zwei oder drei. Weiß ich nicht mehr genau. Du hast im Schlusssport, im Finale, noch die Simone überholt. Und Simone war eigentlich die ganze Zeit oben, glaube ich. Hat Simone so Interesse an Fußball? Weiß ich gar nicht, aber sie scheint ganz gut getippt zu haben. Und Marco Wie und Angela teilen sich den dritten Platz. Das ist auch nicht schlecht. Wie viele Punkte hatte Marco? Die Punkte kann ich dir so nicht sagen. Das habe ich mir fast gedacht. Aber du bist ja gerade dabei. Ja, ich bin gerade dabei, mich einzuloggen, weil ich mich nämlich auch dafür interessiere, wie viele Punkte ich habe. Du warst übrigens 14. Ich war 12. Julia war 13. Und der Leo 9. Also der ist der Beste von uns Vieren jetzt gewesen. Und der Computer war sogar noch besser, der war 5. Echt? Der hat richtig gut getippt. Ja, der Computer kennt sich halt aus, ne? Ja. Kannst du nochmal kurz sagen, wie du das Computerergebnis ermittelt hast? Na, das war ein Zufallsprinzip. Das heißt, es werden in 5 Schritten jeweils 2 Zufallszahlen gezogen. Warum in 5 Schritten? Nur weil das einfach so zufällig festgelegt wurde. Ach so, und dann die Quersumme davon, oder was? Welche Zahl wird dann genommen in den 5 Schritten? Na, beide. Hä? Zweimal 5 Schritte mache, du machst, krieg ich doch 5 Zahlen. Du suchst ja 2 Zufallszahlen. Ja. Und das wiederholst du jetzt 5-mal. Und was beim 5. Mal stehen bleibt, das ist das. Ach so, die 5. Genau. Ach so, okay. Deshalb sind manchmal auch so wirre Ergebnisse wie 4-1 ziemlich oft dabei. So, da haben wir es jetzt. Also, der Marco hat 31 Spiele getippt, also alle, und hat damit 59 Punkte. Das ist nicht schlecht. Und die Simone hat 30 Spiele getippt und 55 Punkte. Das heißt, hätte sie noch ein Spiel getippt, hätte es gar nichts gebracht. Hätte nicht gereicht. Hätte ihr nicht mehr geholfen. Ja. Und ich habe 24 Punkte. Oh. Zu 59 ist das schon ein sehr langer Weg. Das ist nicht mal die Hälfte. Schwach. Ich habe auch ein Spiel nicht getippt. Bin enttäuscht drin. Ja. Und Rudi hatte ich gesehen. Der hätte es ja auch fast noch geschafft, aber der hat nur 24 Spiele getippt. Ja. Der hätte eigentlich noch richtig abräumen können. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall sehr schön. Haben wir es auch hinter uns. Marco, wird, zwei Jahren geht's weiter. Wird nochmal persönlich von uns beglückwünscht auf unserer Party. Ja, mal gucken. Wie mal gucken? Ist alles gebucht jetzt. Ach so? Na, schauen wir mal, ob Marco kommen darf. Wieso? Also ich habe Marco eingeladen. Du hast Marco eingeladen. Ja, wenn ihr noch nicht eingeladen seid, dann meldet euch einfach bei uns. Dann haben wir euch mit Sicherheit nur aus Versehen vergessen. Ja, ganz aus Versehen. Ja, ich denke, das wäre jetzt auch die passende Stelle, um die Kontaktmöglichkeiten zu nennen. Echt? Na, ja, das würde ja sogar passen, ne? Das passt jetzt ganz gut, ja. Genau. Also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, schreibt an blog@juba.de eine E-Mail oder nutzt das Kontaktformular bzw. die Kommentarfunktion im Blog. Alternativ könnt ihr natürlich auch anrufen unter Berlin 030 202 36803 und ihr landet dann direkt auf unserer Mailbox. Das könnt ihr machen, genau so, so wie Stefan das gesagt hat. So und nicht anders. Ja. Es regnet immer noch unaufhörlich. Wie soll es morgen werden, das Wetter besser? Ja. Ohne dann, Regen und wieder warm. Dann geht der Sommer jetzt richtig los, oder was? Ich denke mal, der Sommer war ja schon. Es war jetzt wie, der war schon, der hat ein Intermezzo von einem Regentag. Ja, nee, am 22. Juni ist Sommerbeginn, wenn ich mich recht entsinne. Am 21. Juni. Sommer, Sonnenwende. Wird hier auch nicht mehr so gefeiert, ne? Wieso feiert man das? Das hat man zu früheren Zeiten mal gefeiert. Ach so? Hm. Aber wahrscheinlich gibt es keine 88 Gründe mehr, warum man das feiert. Aber ist ja auch egal. Wir freuen uns einfach, dass der Sommer da ist. Wenn, ja, wenn er dann morgen wiederkommt. Genau. Hast du noch irgendwas Schönes auf deinem Zettel stehen? Nö, das war's eigentlich. Ich glaube, eins hast du noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß ja nicht, ob es das Einzige ist. Ja, das ist dann Pech. Auf jeden Fall gibt es eine Person, aber, ja, der wir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz doll gratulieren müssen. Und auch warum? Nachträglich, weil die Geburtstag haben. Er Geburtstag hatte. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Dirk, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich von uns beiden. Ja. Ich weiß ja, du warst im Spreewald. Gurken pflücken. Nein, mit Kanu fahren. Kanu fahren? Ich glaube, Kanu heißen die Dinger, ne? Das sind die flachen Boote, wo man so rein... Ja, ja, ja, ja. Wo... Im Spreewald. Aha, mit dem Kanu, schön. Na, wo denn sonst? Na, mit dem Ruderboot vielleicht. Na, was macht man im Spreewald? Da gibt es doch diese berühmten... Ja, richtig, da bin ich mit dem Ruderboot durchgefahren. Kanufahrt, würde ich jetzt sagen. Na, ein Kanu ist, wo nur einer reingeht. Oder ist das ein Kajak? Warte mal, wir können egal. Ja einfach mal... Kanu, nee, das ist nicht egal. Das wir ist wollen egal. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Information vermitteln und wollen ja jetzt... Wir wollen euch ja nicht sterben lassen. Ich habe leider den Text nicht vor mir, was er mir geschrieben hat. Kanu. Und er war in einem Musical. Was hat er geguckt? Elisabeth. Das also Musical ein Kanu, Elisabeth. Guck mal, ein Kanu ist immer so ein schmales Boot, wo man in einer Reihe hintereinander sitzt. Du meinst eine Gondel, bestimmt. Gondel heißen die im Spreewald. Ja, genau, das habe so ich. So eine Gondel, jetzt. Da wo auch mehrere nebeneinander herkommen. Ja, Kanu natürlich und nicht, sondern Gondel. Dafür ist ja der Spreewald bekannt. Und siehst du, für mich heißt das Ruderboot, weil da einer rudern muss. Naja, rudern ist es ja nicht. Es ist ja mehr so wegstemmen, sozusagen, nach vorne bestimmen. Ja, habe ich auch schon gemacht. Liegt übrigens sehr schön auf Vogelschwammrad. Ja. Das heißt der Vorteil, wenn man im Freien aufzeichnet. Habt ihr jetzt zwar nichts von? Nee, sollten wir uns vielleicht hört? Demnächst mit Video machen. Ja, muss man ja, kann man es nicht mehr im Auto hören. Nee, wäre ungünstig. Ja. Ja, also Dirk, alles Gute zum Geburtstag nochmal von uns. Wann feiern wir eigentlich? Er hat uns gar nicht feiert eingeladen. Mein Geburtstag? Wahrscheinlich hat er nicht gefeiert. Er hat er garantiert nicht gefeiert. Hat er nicht ein Jubiläum auch? Ich weiß nicht, wie alt Dirk geworden ist. Kann ich dir jetzt aus dem Hut nicht sagen. Irgendwas zwischen 20 und 50, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Da bin durch das Internet sieht man sich ja auch so gar nicht. Weißt das du? Man weiß ja nicht, wie man wie derjenige andere aussieht. Ja. Vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Idee, unsere Zuhörer, also euch, mal aufzufordern, Fotos zu schicken. Damit wir wissen, wie ihr aussieht. Wie ihr wirklich aussieht. Ja. Wer uns hört. Welche Person dahinter stecken. Richtig. Aber wir machen nicht sowas wie beim Fernsehen. Mit den Zuschauern. Die dann nach Gesicht gesetzt werden. Das brauchen wir hier nicht. Wir machen es nach Stimme dann. War cool. Nee, nach Ohr eigentlich. Das musst du mal sagen, Dirk hatte das in seinem Beitrag geschrieben, ne? Dass eine Freundin irgendwie umgesetzt wurde. Ja, und zwar war er bei der Nils Ruf Show zu Gast. Die jetzt die mittlerweile auf. Irgendwo im Nachtprogramm von Sat.1 verschwunden ist. Die es ins Nachtprogramm geschafft hat. Ja. Auch eine Leistung, ne? Ja. Also wer Dirk sehen will, muss nachts Sat.1 einschalten. Nee, ist aber. Und dann war nur eine Folge. Seine Freundin Simone? Ja. Wurde geküsst von Nils Ruf? Genau, zur Begrüßung. Das sollten wir aber nicht sagen, glaube ich. Echt? Oh oh. Aber man hat sie ja im Fernsehen gesehen. Ach so, ja, genau. Ihr habt sicherlich auch im Fernsehen gesehen, dass die geküsst wurden. Ja, natürlich. Ja. Und die andere Freundin hat man nicht gesehen, weil die wurde weggesetzt. Hinter einen Pfeiler. Wo kein Scheinwerfer hinkommt. Nein, keine Ahnung. Bevor wir Schluss machen. Ja. Oder lassen wir das lieber. Wir hatten neulich einen Arbeitgeber entdeckt mit ganz tollen Konditionen. Aber ja. Ich glaube, über den brauchen wir gar nicht reden. Also ich fand es nur so interessant. Ach so? Dass es im Prinzip auch moderne Sklaverei heutzutage gibt. Ja, überdurchschnittliche Arbeitszeiten. Genau, das war stand im... Damit wirbt die Firma. Genau, damit wirbt die Firma. Und wie viel Arbeitszeit war das dann? 42,5? 42,5 Stunden. Hm? Das ist ordentlich. Ohne Pause. Ne? Wie ohne Pause? Ja, das ist die reine Arbeitszeit. Was? Das heißt... Ja, das sind 8,5 Stunden am Tag. Und dann noch Pause raufrechnen, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde hast du 9 Stunden am Tag. Oder dann machst du eine Stunde Pause, hast du. Und was war noch an Konditionen? Die haben noch mehr tolle Sachen gehabt. Es handelte sich um eine Person ohne Kundenkontakt. Ja. Und der durfte keine Turnschuhe. Ja, eine Kleiderordnung, wie es in. Also vorgeschriebene Kleiderordnung? Ja. Ne, bei 42 Stunden Arbeitszeit, also wenn man so eine tolle Kondition hat, da muss man auch mal ein paar Abstriche machen. Und so, das finde ich so in Ordnung, wenn dann Kleidung vorgeschrieben ist. Ja. Das Gehalt, das bewegte sich im untersten Unterdrittel. Definitiv, ja. Also wirklich ein sehr niedriges Gehalt. Also runtergerechnet müssten es 6 bis 7 Euro brutto pro Stunde gewesen sein. 6 bis 7 Euro. Ja, das hört sich jetzt erstmal viel an, ne? Wenn man an die 1-Euro-Jobs denkt. Also ich sag mal so, es ging um Fachpersonal, ne? Ja, eigentlich schon. Und der vergleichbare Preis, der liegt mindestens beim Doppelten, also für einen Einsteiger. Ja, sollte schon auf jeden Fall sein. Ja. Auf jeden Fall, doch. Ja. Und was war noch toll gewesen? Toll? Wie, was war noch toll? Da war ein bisschen Urlaub gab's auch. Ja, na, 24 Tage. Ja, das ist doch mal ordentlich. Ich meine, wer 42,5 Stunden die Woche arbeitet, der soll sich nicht an Urlaub gewöhnen. Der ist ja für Urlaub gar keine Zeit mehr. So ist es, genau. Ja, und Schichtsystem darf man nicht vergessen. Schichtsystem. Eigentlich auch in einem Job ohne Kundenkontakt sehr seltsam, ne? Na gut, aber das ist durchaus nachvollziehbarer, weil man ja mit technischen Anlagen zu tun hat. Unternehmenssicherung. Genau. Ah, okay, gut. Überdurchschnittliche Arbeit. Das ist, denke ich mal, auch eine Gewöhnungssache. Ah. Achso, und dann war auch, was auch noch toll war, fand ich, ein halbes Jahr befristeter Arbeitsvertrag. Richtig. Die wissen wahrscheinlich noch nicht, was eine Probezeit ist. Sehr cool. Und ich habe noch neue Hintergrundinfos zu diesem Unternehmen. Ach ja? Ah ja, du hast ja auch Kontakt. Wenn man vorzeitig kündigt, dann muss man einen Teil seines Gehaltes zurückzahlen. Ach so? Ja. Steht es im Arbeitsvertrag? Ja. Warum unterschreibt man eigentlich so einen Arbeitsvertrag? Und noch besser ist, wenn man Überstunden angehäuft hat, nehmen wir mal an, zum Beispiel 2 Wochen. Darf man die nicht am Stück nehmen? Darf man die, wenn man gekündigt hat, kriegt man die nicht ausgezahlt? Steht im Arbeitsvertrag. Überstunden werden nicht ausgezahlt, auch nicht bei Kündigung. Ich glaube, das sind. Also der Vertrag hat keine Rechtsgültigkeit, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber finde ich sehr interessant, was sich mancher Arbeitgeber traut und auf welche Art und Weise mancher Arbeitgeber versucht, Personal zu bekommen. Ja, aber scheint ja nicht zu klappen. Ja. Ist mal ein sehr schönes. Wobei ich glaube, es gibt genug Leute, die auf so eine Firma reinfallen. Echt? Traurigerweise. Echt. Ist ja auch Callcenter, gibt es auch mal. Ja. Naja, wir können ja dazu sagen, das ist ein Telekommunikationsunternehmen in Berlin. Okay, also IT. IT auf jeden Fall. Nee, und dann gibt es ja noch, hier bei Callcenter ist es ja, habe ich gehört, ist es ja zum Teil sogar so, man arbeitet auf Probe, kostenfrei. Mhm. Und dann wird gesagt, nee, wir nehmen sie nicht. Und das machen die ein paar Mal. Also man arbeitet nicht nur einen Tag Probe, sondern vielleicht eine Woche oder so. Mhm. Und ja, so haben sie kostenlose Arbeitskraft, ja, und da haben sich einige Callcenter schon ganz gut über Wasser gehalten. Ja, aber die Frage ist nur, was bringt es meinem Unternehmen, wenn ich so eine Leute habe? Na, ganz einfach, die können Dumpinglöhne anbieten, Dumpingpreise anbieten, ja. Gegenüber ihrem, den sie beliefern. Ne? Und was ja gerade in der Telekommunikationsbranche anscheinend nötig ist im Moment, da der Konkurrenzkampf ist ja ganz groß. Ja. Ne? Und ich glaube auch, dass im Internet bei Affiliate-Programmen, also bei diesem Werbeprogramm, die Telekommunikationsunternehmen die höchsten Preise bezahlen. Mhm. Also die höchsten, weißt du, wenn du jemanden wirbst und so, die höchsten Prämien zahlen an Werbepartner. Also es scheint da wirklich ganz heiß zur Sache zu gehen, weil denen schwimmen natürlich auch ihre Fälle weg. Mittlerweile ist das Potenzial an Neukunden recht klein geworden, denke ich mal. Gut, die Telekom, die hilft natürlich immer wieder neues Potenzial auf den Markt zu schwemmen. Ne? Naja, wobei die Telekom, da muss man auch sagen, es kommt immer darauf an, was du möchtest. Ne? Also wenn du jetzt eine Firma hast oder deinen Anschluss zwingend brauchst, und, dann bleibst du auch bei der Telekom, gehe ich mal von aus. Echt? Ja, garantiert. Also ich kenne einige, die zwingend auf die Zuverlässigkeit angewiesen sind, und die sind bei der Telekom. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was man von der Telekom da jetzt immer häufiger hört. Ja, man hört es doch aber von vielen Unternehmen. Man hört es doch nicht nur von der Telekom. Oder was meinst du jetzt? Ich meine zum Beispiel die Bespitzungsaffäre. Achso, ja gut, das hat ja jetzt nichts mit Kunden zu tun. Wie hat das? Das ist halt Telekom intern irgendwas. Ja, aber trotzdem, also ein Unternehmen. Du meinst jetzt was, was die Kunden betrifft? Ja, ne, aber ein Unternehmen, was so ein Verhalten. Ja, da kann man aber nur dazu sagen. Ohne dass ich jetzt für die Telekom-Partei ergreifen will. Aber ist ja ganz gut. Das ist ein Fall, wo wir es wissen, dass es passiert ist. Ah. Aber weißt du, ob es in anderen Unternehmen nicht auch so ist? Das ist es doch immer. Das ist ja nur, weil wir jetzt wissen, da war was. Aber es kann doch genauso gut bei anderen auch passieren. Du hast recht. Man sollte das Unternehmen, was zu blöd war, sich erwischen zu lassen, nicht vorverurteilen. So ist es. Richtig. Dann sind die anderen eigentlich noch viel schlimmer, weil sie sich nicht erwischen lassen und es nämlich noch besser ausgebaut haben. Wer weiß, vielleicht kommt es ja mal ran. In dem Zusammenhang habe ich auch gehört, dass die Kaffeeindustrie beschuldigt wird, dass sie sich untereinander abgesprochen haben. Mit den Preisen? Ja. Ah, na gut, sowas hört man ja öfter mal. Genau. Wo du sagst, Kaffee, fällt mir gerade ein, es gibt eine Kaffeemaschine, die ans Internet angeschlossen ist. Ja, und die füllt den Kaffee auf. Ja, und, nee, man kann irgendwie, die wurde gehackt, habe ich gelesen im Internet, und du kannst die Zutaten ändern. Aha. Ja, fand ich ganz interessant. Müsste man mal suchen nach Kaffeemaschine gehackt. War jetzt irgendwann die letzte Woche erst in den News gewesen. Mhm. Ja, und was passiert dann, wenn man die Zutaten ändert? Na, dann kannst du ganz viel Kaffee machen und ganz wenig Wasser. Ach so, rum meinst du? Okay, ja. Das Verhältnis, das Mischverhältnis. Hier, und zwar die Kaffeemaschine des Herstellers Jura lassen sich übers Internet hacken. Mhm. Ja. Ja, dann kann man auch mal so ein Ding bestellen. Lassen sich hacken ist natürlich wieder so, ne, die Möglichkeit besteht. Also genau. Es hat ein australischer Sicherheitsfachmann herausgefunden. Mhm. Das heißt, da wird wohl wahrscheinlich einiger Aufwand nötig sein. Denke ich auch. Du musst ja erst mal wissen, wo die steht, die Kaffeemaschine. Und wo wir schon mal übers Internet sind, die Telekom bietet an, Aufnahmen übers Internet, den Receiver übers Internet zu. Ach so, na gut, ja. Das IPTV-Angebot der Telekom meinst du jetzt? Ja. Wo ja, der, ein Auto ist, der ist so alt, wie er sich anhört. Ja. Das heißt, ich kann meinen Receiver übers Internet programmieren oder was? Ja, das kannst du wahrscheinlich mit vielen IPTV-Diensten. Hat ja nicht nur die Telekom. Also ja, ist jetzt nicht so was Besonderes. LS, Arco oder sonst was. Ich habe jetzt so gedacht, als würde ich meinen Kabel Deutschland Receiver zum Beispiel übers Internet programmieren können, dass ich nicht zu Hause an das Gerät ran muss. Ich dachte, so in der Art. Es gibt zum Beispiel das bekannte TV-TV-System, was mit bestimmten Videorekordern auch schon im analogen Bereich funktioniert hatte, wo man auch übers Internet programmieren konnte. Ach, TV-TV. An die Seite erinnere ich mich ganz gut. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da wurde die gesperrt. Ja. Ja. Auch wieder so viel zum Thema gefährlicher Mitarbeiter. Genau. Man soll ja nicht wissen, was man abends im Fernsehen guckt. Richtig. Man soll lieber vorm Rechner sitzen und die ganze Zeit grübeln, ah, was gucke ich denn heute Abend, was würde ich denn gucken. Dabei geht es mit TV-TV zu schnell. Genau. So ist es. Gut, aber ich glaube, wir schweifen ab. Ja. Ich Gut. weiß, du guckst mich wieder an, als wenn ich schuld bin. Ja, immer. Ich werde meinen eigenen Podcast machen. 3 Stunden lang einfach mal so vor sich herreden. Hm. Ja, das kannst du gut. Das kannst du gut. Hast ja jetzt die letzte halbe Stunde bewiesen. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Stefan bietet wahrscheinlich so eine gekürzte Fassung an. Genau, wenn der Podcast diesmal etwas zu viel verquatscht war. Aber dann lag es halt an René. Nee, es lag an dir, weil du kein Thema rausgesucht hast. Hier. Also ja, du hast die Fußballergebnisliste. Und wie haben wir im letzten Podcast am Landsberger Tor noch über Laserdrucker gesprochen? Haben wir gemacht, ja. Und? Stand auch auf deinem Zettel oder was? Nein, der ist da mitgedruckt. Ach, das ist so schnell geht das. Ach, du warst derjenige, der den gekauft hat. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Laserdrucker. Finde ich sehr umweltfreundlich von dir. Ich auch. Super. Ja. Ein Farblaserdrucker? Ja. Ah, das ist ja blöd. Wieso? Dann kannst du gar keine T-Shirts bedrucken. Hä? Ein Farblaserdrucker? Warum kann ich mit Farblaserdrucker keine T-Shirts? Ja, weil du dann vielleicht die Folie schon durchheizt. Hä? Wenn es eine Bügelfolie ist. Ja und? Was willst du von mir jetzt? Ja, das klären wir, glaube ich, mal. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, liebe Leute. Da will ich mich technisch nochmal informieren. Ich bin nur der Meinung, dass wenn du dass das nur für Tintenstrahlen ausgelegt ist, so eine Bügelfolie. Das weiß ich nicht. Weil da ist doch nicht mit Hitze. Da wird doch nur Tinte aufgesprüht. Wenn du es da bügelst, dann ja gleich fest auf dem Papier. Laser arbeitet doch mit Hitze, mit Feuer. Gibt es auch Folien, die dafür sind. Da kannst du ja mal nachgucken. Auf jeden Fall bin ich froh, dass die Zeiten vorbei sind, wo ich meinen Tintenstrahldrucker, wenn ich einmal im Monat was drucke, anschmeiße und dann erstmal 20 Seiten drucken muss, bis die Farbe stimmt. Echt? Man sagt übrigens, dass Tinte, Druckertinte, die teuerste Flüssigkeit ist, die es gibt. Teurer als Blutkonserven. Ja? Man hat mal gesagt, 1700 Mark waren es, glaube ich, pro Liter. Ach so? Ja. Naja, die Zeiten sind für mich jetzt vorbei. Einziger Nachteil, man kann keine CDs bedrucken. Das wäre übrigens auch mal eine geile Innovation, wenn man mit einem Laserdrucker CDs bedrucken könnte. Und hier sind wir übrigens gleich. Bügelfolie bedrucken. Jetzt kriegen wir noch Besuch. Es gibt Folie für Laserdrucker und es gibt welche für Tintenstrahldrucker. Genau. Ah, okay, also klar. Gut. So, und der Leo kann jetzt auch nochmal Tschüss sagen. Ja, wir sind dann durch, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Und ja, Leo, sag nochmal Tschüss. Guten Nacht. Ja, guten Nacht. Oder so. Na denn. Ja, bis demnächst. Bis in 2 Wochen. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Genau. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.